Kundgabe 609. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.10.1938. Tätigkeit der Wesen. Rückerinnerung. Liebe. Das Verharren in immer gleicher Umgebung würde die zahllosen Wesen untätig werden lassen. Darum ist ihnen immer wieder ein anderer Aufenthaltsort bestimmt, in dem wieder neue Aufgaben ihrer warten und sie sich in anderer Richtung höher entwickeln können. Es bleiben also diese Wesen nicht immer in der gleichen Tätigkeit, sondern nur so lange, bis eine gewisse geistige Stufe erreicht ist, die dann ein Übergehen in eine andere Sphäre gestattet. Somit hat auch das kleinste Lebewesen außer der Aufgabe, das Schöpfungswerk Gottes zu beleben, die weit größere Aufgabe zu erfüllen, sich zu vervollkommnen. Es wird gezwungenermaßen seiner Aufgabe nachkommen. Es kann nicht wider Gottes Willen ankämpfen und muss den Weg der Höherentwicklung gehen. Es wird der Seele auch jede Rückerinnerung genommen, wenn sie als letzte Verkörperung Aufenthalt im Fleischleib des Menschen nimmt. Denn das Bewusstsein ihres vorherigen langen Wandelns würde sie gewissermaßen in einen Zwangszustand versetzen, in dem der Mensch dann aus Angst und Furcht, diesen Weg noch einmal gehen zu müssen, den Willen Gottes erfüllen würde und so als unfreies Wesen nimmermehr den Grad der Gotteskindschaft erreichen könnte. Und also auch nicht gottähnlich werden, was jedoch erstes und letztes Streben eines jeden Menschen sein soll. So begreifet ihr nun auch, wie wohlweislich die Anordnungen des göttlichen Schöpfers sind, dass euch jegliches Wissen um das Vorher und Nachher verschleiert ist. Ein restloses Wissen darum scheidet eine freie, unbeeinflusste Handlungsweise des Menschen aus. Immer wird der Mensch trachten, aus allem, was er tut, den größten Nutzen zu ziehen. Doch sein Wandeln auf Erden soll geleitet sein von der Liebe, die keinen irdischen Vorteil sucht. Was um eines Lohnes willen getan wird, ist nicht wertvoll vor Gott. Doch was der Mensch aus Liebe vollbringt, ist gesegnet und wird auch seinen Lohn nach sich ziehen. Die einfachste Begebenheit im menschlichen Leben kann, weil Liebe durchflutet, jahrelange Arbeit irdischen Wertes aufwiegen. Und ebenso kann kein Mensch sich der Arbeit an seiner Seele entziehen. Er muss, will er das Ziel erreichen, fortgesetzt tätig sein. Unterbrechung.